Station. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Rasta live, you know. Gideon. Cha-cha live. In this hard judgment. Yeah, you know. Eden shall fall. Rasta fall right stand. In and this hard Gideon. Instrument, I go chanting this a judgment. Naughty, naughty, naughty, naughty roots, man, I go dreading this a Gideon. You know, fit you up, me so strong in this a judgment. Say naughty, then you plant up the vineyard. And when the man go hide down, me say where the man go run in this a judgment. Now you bingy. No way to go, no way to hide. Just rest and follow in the judgment. You know. And me say naughty, naughty, naughty. Identify yourself in this a judgment. Yeah. Cause say they naughty for me, head up in me ID. and lose them head. Das war das Lied Gideon Time, gesungen von Rankin Joe, und die Musik stammt von Ryan Moores Twilight System Dub Sound, ne, wie nennt er sich? Twilight Sound System steht auf der Platte nur noch, früher hieß es mal Twilight Circus Dub Sound System, naja. Sehr schöne Platte, sind 6 Stücke drauf und ist limitiert auf 100 Pressungen. Ich war sehr überrascht, denn das ist ja schon ein ziemlich bekannter Dub-Produzent, unter anderem noch mit dabei, neben Rankin Joe. Ich hab's vergessen, aber schöne Platte. Spielen wir vielleicht nochmal was von. Ja. Und mit diesem Stück heißen wir euch herzlich willkommen im Jahr 2007 mit Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Das Programm in der heutigen Sendung beinhaltet noch ein paar weitere Dub-Stücke, Neues aus Rap-Deutschland und eine Lesung und eine Verlosung. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Weiter geht es erstmal mit einem Stück aus Neuseeland, und zwar von der Band Cora. Im Prinzip verbirgt sich dahinter eine Familie, deren Nachname einfach Cora ist. Sind 4 Brüder oder Cousins, irgendwie sind die miteinander verwandt, und noch ein anderer Musiker ist mit dabei. Sie reihen sich also in die Reihe vieler großer, berühmter Musikerfamilien ein. Auf jeden Fall, die machen auch klasse Musik. Unter anderem ist eins ihrer Stücke, was das erste Stück ihrer allerersten Maxi war, glaube ich, oder EP, die sie 2004 oder 2005 veröffentlicht haben. Dieses Stück ist auf einem Sampler, Conscious Roots 2, ein Sampler mit neuseeländischer Ska, Reggae und Dub-Musik. Und das Stück heißt Burning. Und in der nächsten Stunde für euch am Mikrofon Adrian Barne und Franz Hahnemann. Thank you.

die neuseeländische Band Cora mit dem Stück Burning. Und von Neuseeland geht's jetzt weiter ins Baskenland nach Spanien. Und zwar zu BDF, der Basque Dub Foundation. Eine Formation um den Musiker und Produzenten Iñaki Yarritu. Haben auch schon einige Veröffentlichungen gemacht, unter anderem ein Album zusammen mit Loud and Lone. Heißt einfach BDF meets Loud and Lone. BDF sind für die Instrumentale zuständig und die Dubs Loud and Lone für die Vocals. Und das ist ein interessantes Album, denn zu fast jedem Stück kommt einfach danach noch die Dub-Version. Dementsprechend spielen wir jetzt Dubbing the Rules. Yet the people know among themselves. Yeah, you talk them more. Yet the people know among themselves. Yesterday I saw myself yachting about some other waves, searching then the reason why it made me feel sad. I say let us know among ourselves. Here in the jungle, among themselves. Now I see myself judged by your word. I've been roving, lying, stealing, hurting, chatting. breaking the rules. I say, you breaking the rules. Why? Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und wie unschwer am Beat zu erkennen, geht jetzt mit Deutschrap weiter, also mit Rap. Und zwar mit der Neuvorstellung Nummer 1 am heutigen Abend. Wir stellen euch vor die M-Dizzy Demonstration Compact Disc von Bliggity Blome Beats aus Emden. M-Dizzy in the house. Er hat eine sehr roughe CD uns geliefert. Und zwar sind da 4 Tracks drauf. Und mit dabei, außer Blome Beats selber, sind noch Kelly MC. Ranger Kid, Stevo Style und Jamir, wenn ich jetzt alle aufgezählt habe und niemanden vergessen habe. So sieht's aus. Das ist eine sehr raffe CD, wie der Adi schon gesagt hat. Die ist auch nie groß abgemastert und so. Es soll einfach darum gehen, zu präsentieren, was geht und das, was geht, auch wenn man es mal mit einem Headset aufnimmt oder so. No? Ja, und die Lieder sind für die Emder und Ostfriesen überall. Und wir haben eine CD zu verlosen davon, genau. Mit Originalcover von Blown Beats und so. Handgefertigt, mit Liebe gemacht. Wer diese CD in seinen Händen halten möchte, der ruft uns am besten jetzt an, hier im Studio unter der 04921, ortskundige Wissen, das ist die Vorwahl von Emden, und dann die 915576. Emden 915576. Bitte während des nächsten Stückes anrufen oder später, wenn Musik läuft und wir nicht gerade reden. Aber so einfach bekommt ihr die CD nicht, denn ihr müsst uns eine Frage beantworten. Und zwar derjenige, der anruft, zählt bitte 3 Emder Stadtteile auf. 3 Stück. 1, 2, 3. Okay. Telefonnummer gibt's später nochmal. Wir hören jetzt erstmal noch ein Stück. Und zwar von M-Dizzy von Blown Beats, den Track Hip is Real, Hip is Fake. Hop is Fake, Entschuldigung. Eieiei. Yo. Hip ist real und Hop ist fake. Ich kick zu viel und rock ist straight. Hip-Hop so echt, mir wird gleich schlecht bei dem Gefühl. Ich spül alles weg, was du hörst, weil es nervt. Hip-Hop ist so real, das kann ich gar nicht mehr begreifen. Ich werde immer schneller, ich seh nur noch durchdrehende Reifen. Hey, oh, Hip-Hop ist alles in meinem Kopf. Rumsitzen, nix tun und dumm sein. Ich pull Shit in deinen Kopf, abkacken, wichsen und rumschreien. Ja, yeah, das ist Hip-Hop so real wie AKG und Energiesparen. Welchen Styles wollt ihr MCs haben? Ich laber eh, greif den Beat an. Hip-Hop, Scheißjob, alles in deinem Kopf. Auf den Dreck hab ich keinen Bock. Versiffte Wohnung, leere Drohung, ja, mein Rap bringt deinen Flow um. Hip-Hop ist so real wie wack, so schlau wie dumm. Heute Morgen später Magen ausgepumpt von diesem Dreck. Hip ist real und Hop ist fake, ich kick so viel und rock ist straight. Hip ist real und Hop ist fake, ich kick so viel und rock ist straight. Ich will Beweise sehen, dich wirklich tief in der Scheiße sehen. Yeah, du lebst auf andere Leute Kosten, ohne es sein zu sehen. Ich zeig dir den Spiegel, reingucken musst du selber. Du willst ein Bankräuber sein, so ein Krimineller. Mike Spucker, Zufall, um im Tresor das Geld zu suchen. Hip-Hop ist so real, da vergeht dir das Fluchen. Hip-Hop ist so real, du kannst ihn sogar buchen. Fährt Hip-Hop vor dir, kannst du sogar hupen. Yeah, Hip ist real und Hop ist fake. Ich kick zu viel und rock ist straight. Hip ist real und Hop ist fake. Ich kick zu viel und rock ist straight. Yeah, cheer, cheer. Hey, oh, du willst Schwanz-Rap? Ich hör nur Gelaber vom Schamhaar. Hip ist real, wie eine Fata Morgana oder eine Schönheits-OP. Ich wünsch dir und allen Blödheit im Tee. Yo, ich misch ihn da rein. Hip-Hop ist real wie Aladdins Wunderlampe. Hip-Hop, schick mir'n Brief mit 100-mal Danke. Hip-Hop ist real, du kannst mit dem Finger ein Loch reinbohren. Hip-Hop ist real wie ein weißes Einhorn. Yeah, yeah, ey, yo. Hip is real und Hop is fake. Ich kick so viel und Rock is straight. Hip is real und Hop is fake. Ich kick so viel und Rock is straight. BL Bliggity Bliat Show'em, yeah. Chickity Chick Chick Check von oben. Yo, Hip is real und Hop is fake. Ich kick so viel und Rock is straight. Hip is real und Hop is fake. Ich kick so viel und Rock is straight. BL Chill'em, check den Break. KMC Representer, Jerry G Ranger Kid, BL on, yeah. Das ist der Shh. Du darfst mir Scheiße sagen, zu Hause hier, das ist der Sch. Sch. Yo, Kelly represent. Yeah. Coast to Coast. Herzlichen Glückwunsch an Angelika, also nicht mehr anrufen. Bliggidi Blom Beats CD ist jetzt unterwegs. Und morgen dann im Briefkasten. Wir kommen jetzt zur Neuvorstellung Nummer 2. Und zwar hören wir uns ein paar Stücke an von dem neuen Album Kopfhörer von den beiden Künstlern Fiverr und Redrum. Und wir fangen jetzt an mit einem Track, der sich mit einer sehr aktuellen Situation beschäftigt und die schon immer aktuell ist, nämlich Glauben und Krieg und solche Geschichten. Ja. Hört euch das an, ein sehr deeper Track. Ich glaub an dich, heißt der. Wie viele Tränen braucht es noch, um den Moment zu ertränken? Wie viele Szenen muss man spielen, um das Schiff zu versenken? Wir stehen im reißenden Fluss, ohne das Schicksal zu lenken. Den Anker am Fuß mit dem Strick in den Händen. Ich geb vielen zu denken, was hast denn du gedacht? Wünsch mir erst eine gute Nacht, wenn das Gute mich bewacht. Du hast uns nicht zu dem gemacht, was wir heute sind. Doch deine Schöpfung hat bewiesen, dass die Substanz nicht stimmt. Verlang von deinem Kind, was du gegeben hast. Erleben, das regiert von Hass, nicht in dein Streben passt. Nimm mir den Grund für die Idee, den Menschen zu kreieren. Denn keines deiner Wesen hat gelernt zu existieren. Man lebt, um zu verlieren. Verliert, um draus zu lernen. Lernt mit Verlust zu leben, bis man das Leben verliert. Die Suche nach dem Sinn soll meine Aufgabe sein. Aus Angst, ihn nicht zu finden, schließe ich die Augen und schlaf ein. Ich glaub an dich, glaube fest daran, dass es dich gibt. Doch glaube nicht, dass dir gefällt, was du hier siehst. Unsere Welt vergießt Tränen im ewigen Krieg. Wir brauchen bald ein Wunder, damit sich die Wunde schließt. Doch der Glaube liegt tief unter dem Hass und der Wut. Über Bombenpolitik und das vergossene Blut. Du wartest, tust nichts bis zum jüngsten Gericht. Doch sie fürchten sich nicht, denn sie kämpfen für dich. Menschen tun alles für Geld, alles für Macht, alles für Ansehen, Ruhm und Neid, hat fast alles geschafft. Jede Zeit spürt die Kraft mancher heiligen Lügen, sei es bei Hexenverbrennung oder bei Kreuzzügen. Geld sühnt Sünden und der heilige Papst lebt verschlossen hinter Türen in einem eigenen Staat. Palästina verbrannt für das heilige Land, hat keiner erkannt, Intoleranz hält auch eine Mauer nicht stand. Doch nach jedem neuen Kampf um seinen Heerführer gibt's Gott sei Dank als Resonanz auch gleich einen Märtyrer. Sag mir, wofür sind wir da? Such den Sinn der Szenerie im Verstand der USA und den Bomben auf Bali. Es geht nicht um dich, die Attentäter suchen sich, da niemand gut zu ihnen ist. Hoffen sie, dass du es bist und sei es Moslem, Jude, Christ. Es sind wir, die es betrifft, weil durch jeden neuen Anschlag unsere Welt ein Stück zerbricht. Ich glaub an dich, glaube fest daran, dass es dich gibt. Doch glaube nicht, dass dir gefällt, was du hier siehst. Unsere Welt vergießt Tränen im ewigen Krieg. Wir brauchen bald ein Wunder, damit sich die Wunde schließt. Doch der Glaube liegt tief unter dem Hass und der Wut. Über Bombenpolitik und das vergossene Blut. Du wartest, tust nichts bis zum jüngsten Gericht. Doch sie fürchten sich nicht, denn sie kämpfen für dich. Siehst du die traurigen Kinder mit den traurigen Augen? Die leeren Mägen der Kinder, derer die an dich glauben. Hier ist alles so planlos und das von Anfang an. Wir versinken im Chaos und sind selbst schuld daran. Du hast uns Gefühle gegeben, wir können denken und reden. Und als dein Sohn zu uns kam, nahmen wir ihm das Leben. Wir predigen Menschen vom Geben als deine Gesandte. Doch wo waren die Pfarrer, als man die Juden verbrannte? Denn Mensch ist Mensch und wird immer Mensch bleiben. Wir haben Angst zu verlieren, deshalb müssen wir streiten. Dass Nächstenliebe uns im Wesen liege, ist fraglich. Ob ich die Bibel lese, frag nicht. Ich glaube an Schrift, nur gibt der Inhalt vieler Psalme vielleicht zu wenig Klarsicht, weil so wenig von dem, was passierte, wirklich klar ist. Bitte versteh mich nicht falsch, ich bin dankbar für viel. Nur verstehe ich manchmal nicht, was dir am Menschen gefiel. Ich glaube an dich, glaube fest daran, dass es dich gibt. Doch glaube nicht, dass dir gefällt, was du hier siehst. Unsere Welt vergießt Tränen im ewigen Krieg. Wir brauchen bald ein Wunder, damit sich die Wunde schließt. Doch der Glaube liegt tief unter dem Hass und der Wut. Über Bombenpolitik und das vergossene Blut. Du wartest, tust nichts bis zum jüngsten Gericht. Doch sie fürchten sich nicht, denn sie kämpfen für dich. durchforst den Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald, Blätterwald. Wir kommen mal wieder zu unserer lang nicht mehr gehörten Rubrik Blätterwald. Heute lese ich vor aus der Juice-Ausgabe Dezember 2006, aus dem Sido-Interview, ein sehr, sehr interessantes Interview. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus seiner Antwort über die Frage, ob der Druck für sein neues Album groß war. Mir ging es einfach darum, zu zeigen, dass ich ein gutes Album machen kann. Und noch wichtiger, dass ich rappen kann. Wenn mich eines an den ganzen Disses immer gestört hat, dann, dass die Leute gesagt haben, ich könne nicht rappen. Denn wenn ich mein letztes Album heute höre, dann muss ich zugeben, die hatten ein bisschen recht. Ich dachte, bei Rap geht's um Texte und der Rest war mir einfach scheißegal. Aber mit meinem neuen Album werde ich beweisen, dass ich sinnvolle Texte mit sehr guten Reimen kombinieren kann. Klingt schon mal ganz gut, aber später geht's noch weiter. Findest du die Stelle noch, Adi? Ja, aber das, Sido sagt, dass er sein Maske-Album sehr scheiße findet. Und zwar sagt er, im Ernst, ich finde Maske total scheiße. Und jetzt, damit stimmen wir mit ihm überein. Allerdings mit dem nächsten Satz, den er dann sagt, nicht mehr. Aber trotzdem ist es immer noch besser als alles andere, was ich in diesen 2 Jahren gehört habe. Es gibt nur die 2 Jahre zwischen den beiden Alben. Schon mal schräg, oder? Ja. Dann hat er zum Beispiel Fiverr MC und DJ Redram nicht gehört, beziehungsweise nicht richtig zugehört vielleicht. Hä? Vielleicht gefällt es ihm auch einfach nicht. Ja. Viele von euch sitzen wahrscheinlich zu Hause oder im Auto und können aus ihrem Fenster schauen und können dort andere Fenster entdecken. Wir zum Beispiel haben hier aus dem 5. Stock einen sehr schönen Überblick und man kann einiges entdecken, wenn man die Augen aufmacht. Und manchmal ist es neblig und manchmal hat man Klarsicht. Fiverr MC und Redram mit Klarsicht. Am Fensterplatz in erster Reihe, rotes Haus im 4. Stock. Mit Frühstück, Müsli, schwarzem Tee und meinem Block. Im Nachbarhaus das Loungebüro der Werbeagentur. Voll kreativer Milchcafés mit Keks als Garnitur. Gelfrisur als Haltung bei der Hektik hier im Puls der Zeit. Praktikanten produzieren unbezahlt die Wirklichkeit. Riecht Erfolg, Image macht aus Scheiße Gold. Was Kunde will, das wird gewollt. Was man schreibt, erzieht das Volk. Das 2 Etagen tiefer diskutiert im kleinen Pub, der außer Bier und Schnaps noch liefert, was man halt zu Haus nicht hat. Hier findet der Austausch statt zur nationalen Lage. Hier bildet sich Meinung auf Bierdeckeln und starker Fahne, während nebenan 2 Fenster auf 2 Zimmer einbegeben, in denen Eltern und 4 Kinder schon seit Jahren leben. Neben Kochtöpfen und Hausaufgaben macht Fernsehen das Programm und programmiert die Wünsche, die man sich nie leisten kann. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt sich, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. In meiner Straße hat jetzt bald der 6. Handyshop offen. Hat dann 2 Wochen auf und danach wieder geschlossen. Das Schaufenster mit Packpapier verdeckt den Blick auf Existenzen, die nicht von Preisen profitieren, sondern von Menschen. Die sind beschäftigt mit dem Fressen, kämpfen mit den Konsequenzen, suchen sich im Kaffeesatz und Capoeira-Tänzen. Ich sehe sie durch die Scheiden glänzen, Schweißperlen im Fitnessraum. Das Land braucht starke Männer und die Männer fitte Frauen. Schaufenster im Albtraum fürs Figurproblem. Supermärkte, Rechenzentren und Kalorien zu zählen. Jede Auslage wird Einlage direkt ins Fettdepot. Und wenn ich öfter Nein sage, wächst dann mein Fett nicht so. Den ganzen Dreck ins Klo und dann ins Wartezimmer. Zum Arzt, bevor die Zeichen sich verschlimmern. Hinterm Glas sieht man Patienten wimmern. Ohne Grund und Disziplin, Schmerzen fügen sie sich zu. Den Rest macht dann die Medizin. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt sich, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Ich kenn meine Umgebung und sie sieht jeden Tag. Sie die Leute, die Menschen, ihre Gesichter. Ich kenn meine Umgebung und sie sieht jeden Tag. Sie die Leute, die Menschen, ihre Gesichter. Es dämmert und die Sonne sinkt über dem Lichtermeer. Und hinter Windschutzscheiben quält sich müde Hunger durch den Schichtverkehr. Die Läden zu, mit denen man die Sicht verwehrt. Ich hab genug gesehen für heute, jetzt wird es Zeit für Schriftverkehr. Genug für tausend Bücher, Stoff vom Fensterbrett an einem Tag, der so normal ist wie Schnee, März und Gangsterrap. Wie Fragen nach dem Wetter und was geht denn im Container ab? Ja, mach doch mal die Augen auf, ich lebe in der Containerstadt. Nenn mich naiv, wenn ich noch glaub, was Kinder glauben. Um das Leben zu verstehen, brauch ich ein Fenster und zwei Augen. Man sitzt am Schreibtisch voll Papier, ohne den Blick nach außen und lässt die Politik von der Statistik taufen, während man das Schicksal vieler Menschen nur in Zahlen misst. Erzählen Fenster dir vom Leben, wie es wirklich ist. Wer wissen will, warum und wie, schaut zu und fragt nicht. Man muss doch kein Prophet sein für das bisschen Klarsicht. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Erzählen euch die Fenster von dem, was mal wird. Und es ist wichtig, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Selbst wenn ich nicht mehr sehe als ihr, erzählen euch die Fenster von dem, was passiert. Und es liegt an uns, was später draus wird. Und es lohnt sich, einen Blick zu werfen, seinen Blick zu schärfen. Ich kenne meine Umgebung und sie sieht jeden Tag. Sieh die Dollar, die Menschen, ihre Gesichter. Ich kenne meine Umgebung und sie sieht jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Coast to coast. Doing all types of other nonsense. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Ehrlich, ich wollte schon zehnmal das Handtuch schmeißen. Koffer packen, wegfahren und auf alles scheißen. Nichts mehr hören vom deutschen Web, nichts mehr sehen von mächtigen Amis mit weißen Seelen und dem, was sie erzählen. Nichts lesen von Verona, Becker, Bohlen und Effe, deren Leben nichts hergibt außer schmutzige Wäsche. Kein Blick in die Presse mit den großen Buchstaben. Und ich will nicht, dass es besser wird, ich will's einfach gut haben. Weg von Hemden mit stehenden Kragen, die Studenten mit geligen Haaren in Szeneclubs tragen. Weg von Talkshows mit Fragen, wer ist Vater von Klaus? Ihr könnt ficken wie Hasen, doch lasst die Kinder da raus. Ich will weg vom Applaus für die Superstars und ich will nicht mehr hören, was du dazu sagst. Weg vom Mädchen, vom Land und vom Femme Fatale. Mir ist jedes Tier lieber als ein Punk Royal. Ach verdammt nochmal, was ist in Deutschland los? Es gibt so viel Potenzial, doch jeder Scheiß wird groß. Es gibt so viele Dinge, die man wirklich nicht braucht. Doch was reg ich mich auf? Es wird alles gekauft. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Ich will weg von den Clubs mit ner eigenen Szene, weil ich in der Atmosphäre schon nach zwei Stunden gähne. Weg von Doku-Shows mit Leichenschau und Tränenfluss. Und wenn er immer fremd geht, mach doch einfach Schluss. Weg von Partys mit billigen Chicks und billigen Sekt, falls es die wirklich gibt und man nicht nur drüber rappt. Weg von Strumpf unter Stirnband oder Kopftuch und Cap. Weg von ich rap besser als du, weil ich besser als du rap. Nicht umsonst stand vor Chartshow ein goldenes Mac. Musik ist wie Fastfood, schnell, billig und weg. Es gibt so wenig Stars, dass selbst heute Falco rockt. Und statt Bier in den Bars gibt's nur noch Alkopop. Und der Rest von der ganzen Semi-Prominenz tummelt sich beim Frauentausch und in Dschungelcamps. Holt mich weg vom Milchschieber und vom Geiz ist geil. Vom Retro, Hippie, Grunge und Porno-Style. Von den ganzen Sonnenbrillen bei strömendem Regen. Mit Schlüsselband am Hals und Angst vor geschlossenen Läden. Ich bin froh, dass wir offen reden, denn ich hoffe, ich finde unter all den Aliens ein paar Gleichgesinnte. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Hallo Generation X. Hallo Generation X. X, X, X, X. Hallo Generation X. Hallo Generation X. Ein Phänomen. Generation X. X, X, X. Generation X. Generation X. X, X, X. X, X, Generation X. Coast to Coast präsentiert euch Fiverr und Red Drum mit ihrem Album Kopfhörer. Herausgekommen ist das Album auf ihrem eigenen Label Kopfhörer, das ist das dritte Release auf diesem Album. Also sie haben es quasi extra gegründet, um ihre Sachen rauszubringen. Und wir empfehlen euch dieses Album wirklich. Sehr, sehr schönes Album. Die Beats finde ich auf Dauer ein bisschen zu langweilig auf der ganzen CD, wenn man sie sich einmal komplett durchhört. Auch schade fand ich, dass die drei Tracks darauf genau gleich sind mit der EP, die sie vor einem halben Jahr oder so rausgebracht haben. Die hätten sie sich also dann eigentlich sparen können. Ja, aber das sollte ja so sein. Da stand ja auch drauf, die ersten drei Tracks vom kommenden Album. Stand es da drauf? Glaube ich nicht. Naja. Drinne, na klar. Egal, fand ich schade, weil ich halt bleiben nur noch 13 Lieder, die man sich freuen kann, anstatt 16. Aber natürlich ist das subjektiv, die Beats sind halt ziemlich chillt und keine richtig harten Scherbe-Beats dabei, aber mir gefällt es halt. Es würde aber zur Auffrischung des Albums, hätte ein, zwei bisschen poppigere Sachen, nein, nicht poppig, aber ein bisschen schneller halt, hätte ganz gut getan. Weshalb ich auch zum Beispiel von Hallo, was wir gerade eben gehört haben, den Absturz City Remix ausgesucht habe, der über MZ exklusiv als MP3 vertrieben wurde, weil der Beat nämlich schön abgeht und das passt, finde ich, und harmoniert mit ihrer Stimme sehr gut. Okay. Da hören wir jetzt noch einen Ton, der meiner Meinung nach auch extrem gut passt und harmoniert. Der Adi, eins wollte ich noch sagen, nämlich was ganz Interessantes. Das Album hat eine ISBN-Nummer. Man kann es also im Bücherladen bestellen. Okay. Und wenn es sie schon gibt, dann sage ich jetzt auch noch durch. Ja, so gehört sich das. Quellenangabe bitte. Genau, also ihr könnt das Album Fiverr und Red Drum Kopfhörer entweder im Plattenladen kaufen oder im Buchladen bestellen mit der ISBN 976-395-22-99371. Für weitere Infos checkt fiverr-reddrum.de. Dann ist es auch der Punkt, an dem wir auf unsere Webseite verweisen, www.coastradio.de. Dort findet ihr wie immer die Playlist der heutigen Sendung, aller bisher gelaufenen Sendungen. Und als nächstes gibt es ein Stück, zu dem es auf jeden Fall keine ISBN-Nummer gibt, leider, weil das ist bis jetzt nur als MP3 erschienen. Und zwar kommt es von Germ, aka Paradox 720, den wir in schon weiter zurückliegenden Sendungen schon mal ausführlicher behandelt hatten. Ja, und das Stück ist echt klasse. Das ist auf seiner MP3-Release, die gibt es auf seinem Weblabel. Toontribe.org gibt es ja so ein Album von ihm. Kann man runterladen, ist sehr günstig natürlich, wenn man nur die MP3s kauft. Uns wäre es auf Platte natürlich lieber. Außerdem gibt es den Toon zu hören auf seiner MySpace-Seite. Und er heißt On Target. Okay, I'm teleporting live into your mind, 94.0, coast to coast, keep the dial, keep the frequency, keep the mind clear, this is GERM, aka the Paradox 720. One thing is for certain, perpetrators will be disintegrated. This is what this is about. I'm enjoying watching you try. It's like this. The question I'm stressing, do we cater to the masses? I'm a legion of rap with powerful acids. My okey-doke rappers is going for the ass kiss. I increase the heat that'll melt the plastic. With torpedoes of light, your will get blasted. Come dumb to the slum, homeboy, you get your ass whipped like cream. The mean team's letting off steam. My mean first light blast is coming from my beam. Yes, I traveled this galaxy before. On and off with the jig remain hardcore. Fake MCs, yo, I have them on the floor. Screaming no more, call a doctor. I'm seeing this fun, not a silver yo killer. Bring the skill back before it's getting iller. Acting like the lethal, but they are lethargic. When I'm coming through, I must be on target. Here for years, not always hold them on away. Boss Muslims, everybody put them guns away. Move, underlay, underlay, underlay. Sublime is the message that I always underlay. You're not an underling and you must understand. The mission is living, it has a bigger plan. You must cock the mind and let the trigger man. All of this rap stuff, yo, I'm its biggest fan. Peep the track and how it was orchestrated. Step to the rear, watch haters getting faded. I made it this far, overdose like black tar. Attack the dance floor just like a raptor. I'm known as the weak MC interceptor. You get caught in my deep metaphor. MCs is half-hearted, plus retarded. Whatever we do, we must remain on target. Physical ain't a damn thing changed. I treasure the pleasure that is measured in bars. Take a trip to the mind like a mission to Mars. They try to kill me in, cause I'm the alien. I flex zigzags and half and I'm trembling. Remembering that I am the outer liberal. I breaks the cliche with the spiritual. MCs sound pitiful, it's ridiculous. Since we move in units, they wanna hang with us. Switch with the time from here to the core. Mad quick, you extinct like the dinosaur. Thinking you're the best, but that's the flaw. Your steez grown weak and your style sounds poor. The artist must be known and know what art is. When you see me on stage, I'm always on target. Paradox 720 mit Own Target. Gehört auf Coast to Coast, auf eurem den Umfragewerten entsprechenden sehr beliebten Lokalradiosender Radio Ostfriesland. Haben wir das schon erzählt letztens? Nee, haben wir noch nicht. Haben wir nie. Es gab jetzt erstmalig eine MNIT-Umfrage im nordwestdeutschen Raum und Radio Ostfriesland hat sehr gut abgeschnitten. Irgendwie 98% aller Befragten Ostfriesen kennen den Sender und über ein Drittel schaltet regelmäßig ein. Das ist klasse. Wir haben Enjoy und die ganzen NR-Infokanäle alle in den Sack gesteckt. Yeah. Oh, wir sind wieder zurück im Maschinenraum. Na, ist eher so sphärisch hier, ganz weit draußen. Weiß. So, was hören wir noch als letztes Stück? Wir kehren wieder zurück zum Anfang der Sendung, und zwar zu der Platte vom Twilight Sound System. Und da kann ich jetzt auch langsam mal erzählen, wer da alles dabei ist, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Die Vokalisten auf dem Album, oder das ist kein Album, auf dieser EP mit 6 Stücken, Michael Rose, Admiral Tibet, Rankin Joe, den wir am Anfang gehört haben, und Mikey General, den hören wir jetzt noch. Und ja, Twilight Sound System, wie gesagt, betrieben von Ryan Moore, der in den Niederlanden lebt und hier mit vielen Instrumentalisten auch zusammenarbeitet, zum Beispiel der bekannte Drummer Style Scott an den Drums. Naja, wir verabschieden uns bis in 14 Tagen. Das Geplapper heute kam von Franz Hahnemann und Adrian Barne. Und der Gesang am Ende von Mikey General. Das Lied heißt Tell It Like It Is. Peace.